Ach, hätte Lieselotte von der Pfalz nur nicht den Herzog von Orléans geheiratet. Der hatte nämlich dummerweise einen gierigen Bruder, den Sonnenkönig Frankreichs, Ludwig XIV. Er erhob völlig unerwartet und auch ohne jeden Rechtsanspruch Anspruch auf die Kurpfalz, als Lieselottes Bruder Kurfürst Karl II. Von der Pfalz starb. Ludwig begann den pfälzischen Erbfolgekrieg. Am 6. September 1693 zerstörten französische Truppen das Heidelberger Schloss. Darum und um die Aufbaufrage geht es im heutigen Zeitwort. Am 6. September zündeten französische Pioniersoldaten Schießpulver und Minen unter den Mauern des Heidelberger Schlosses und sprengten es in die Luft. 3 Monate davor war schon die Stadt in Schutt und Asche gelegt worden. Jetzt folgte das Schloss nach als letzter Akt im pfälzischen Erbfolgekrieg, den Ludwig XIV. Von Frankreich 1688 angezettelt hatte. Bericht des französischen Kommandanten: Ich glaube nicht, dass die Feinde sich diesen Winter dort einquartieren können, da sie nur noch 2 Türme haben. Dazu muss das Mauerwerk ziemlich ausgebessert und die Bedachung wiederhergestellt werden. Weil das Pulver schlecht und die Mauern dick waren, hielt sich das Ausmaß der Zerstörung allerdings in Grenzen. Ein Augenzeuge notierte: Das Schloss ist nicht sogar übel ruiniert. Immer wieder gab es in den Jahrzehnten nach 1693 Pläne, die Schäden auszubessern und das Schloss als Residenz für die Pfälzer Kurfürsten wieder bewohnbar zu machen. 1764 aber schlug der Blitz in die teilweise reparierte Ruine und sie brannte völlig aus. Ein böses Omen, wie der Kurfürst fand, worauf alle Wiederaufbaupläne verworfen wurden. Es dauerte trotzdem und wieder alle historische Tatsachen keine 20 Jahre, bis das alte Gemäuer zum Symbol deutscher Demütigung durch das freche Frankreich wurde. Der Dichter Daniel Schubert, 1778: Wer von hier aus keinen Fluch nach Frankreich schleudert, kann unmöglich ein biederer Deutscher sein. Ein Gedanke, der sich durchs ganze 19. Jahrhundert zieht. Reichskanzler Bismarck sagte sogar: Der Besuch von Heidelberg stimmt mich rachsüchtig und kriegslustig. Niemand begriff damals, dass die Zerstörung des Schlosses und der Stadt keine Demütigung Deutschlands gewesen war, sondern nur eine kleine Episode in einem europäischen Krieg und dass letztlich nur ein Blitz und nicht die Franzosen den ruinösen Zustand bewirkt hatte, war völlig vergessen worden. Frankreich galt inzwischen als der Erbfeind und da war jedes propagandistische Mittel recht. Vor diesem ideologischen Hintergrund ist auch der sogenannte Wiederaufbaustreit um 1900 zu sehen, der die deutschen Intellektuellen in 2 Lager spaltete. Die Architekten wollten unbedingt, dass die Schlossruine von Grund auf restauriert würde. Das wollte auch der badische Großherzog und Kaiser Wilhelm II., dieser befand kategorisch: Und es wird doch wieder aufgebaut. Die Gegenpartei waren die Kunsthistoriker, die dafür eintraten, die Mauern so zu belassen, wie sie waren. Der Streit endete schließlich zugunsten der Ruinenpartei. Er gilt auch als Geburtsstunde der modernen Denkmalpflege, die im Verlauf dieser Auseinandersetzungen um das Heidelberger Schloss zu ihrem Grundsatz gefunden hat, der da lautet: Lieber konservieren als restaurieren. Inzwischen war die Ruine längst eine touristische Attraktion geworden. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet ein Franzose, Graf Greimberg, hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch großes persönliches Engagement verhindert, dass das Schloss völlig zum Steinbruch verkam. Es wurden dann Wege angelegt, um es den Reisenden bequem zu machen. Sehr zum Ärger der Romantiker wie Ludwig Tieck. Ich war so entzückt über diesen einzigen Fleck unserer deutschen Erde, aber vor einiger Zeit fand ich auch hier eine Art von Park wieder, der zwar den Wandelnden manche schöne Aussicht gönnt, der auf bequemen Pfaden zu Stellen führt, die man vormals nur mit Gefahr erklettern konnte, der selbst erlaubt, Erfrischungen in anmutigen Räumen ruhig und sicher zu genießen. Doch wiegen alle diese Vorteile nicht die großartige und einzige Schönheit auf, die hier aus der besten Absicht zerstört worden ist. Alles Wehklagen aus romantischer Seele half nichts, für den Tourismus waren Opfer zu bringen, denn der brachte und bringt Geld nach Heidelberg.